Das geteilte Ich. Hörspiel nach einer Erzählung von Robert Sheckley. Altfranzösische Meerfee. Dritter Buchstabe L. Melusine. Hofsitte, feiner Brauch. Etikette. Ballettschüler. Eleve. Altsemitische Liebesgöttin. Endbuchstaben T und E. Endspiel. Finale. Waagrecht. Atomkerne mit gleichen Neutronen, aber verschiedene Protonenzahl. Isotope. Dann hat die Liebesgöttin als zweiten Buchstaben ein S. Fels. Angestellter, 35 Jahre alt. Stand da. Mittelgroß, hager, gesichertes Einkommen. Liebesgöttin. Pünktlich und zuverlässig. Sucht aparte, lebensbejahende Partnerin. Erstmal reinschauen. Tolle Apparate, sag ich Ihnen. Danke, danke. Mann, ist der zum Kotzen langweilig. Alter Wichser! Tagelöhner in Ostasien. Kuli. Angestellter? Altspanische Münze. Kuli. 35 Jahre alt. Dünnlippiger Melancholiker. Affenart. Farblos. Sechs Buchstaben. Ein Stereotyp. Von Ersten dazu gemacht. R. Zweiter ein H. Möchte heraus aus seiner Haut. Letzter S. Rhesus. Rhesusaffe. Vivisektion. Menschliche Rhesusaffen. Triumphe der Medizin. Ich hab es nicht getan. Ich bin es nicht gewesen. Gesellschaft. Ich hab das Mädchen nicht geschlagen. Ich würde niemals jemandem wehtun. Ich hab sie schon gar nicht. Wenn ich Ihnen schon nicht in den Kram passte damals. Ich bin es nicht gewesen. Hätten Sie mich besser umgebracht. Statt mich von einem Spital ins andere zu schleifen. Dann hat er die Krankenschwester angefallen. Mit einer Wasserkaraffe. Er hat sie an der Heizung abgeschlagen. Und wollte sich selber die Kehle durchschneiden. Die Schwester hatte ihn richtig lieb. Weggetreten. Einfach weggetreten. Sie müssen dem Kind helfen, Doktor. Sie sind der Einzige, der ihm noch helfen kann. Alles, was Sie mir sagen, deutet auf eine Virusinfektion. Schizophrenie. Sie tritt immer wieder mal auf. Manchmal sogar in Form einer Epidemie. Denken Sie nur an die Veitstänze im Mittelalter. Einen Impfstoff gegen diesen Virus hat die Medizin leider noch nicht entwickelt. Was wir tun können, ist eine sofortige Massivspaltung. Die dominierende Persönlichkeit des Jungen muss erkannt werden und bewahrt bleiben, während man die anderen Persönlichkeiten mit Hilfe eines Mickelton-Projektors in die passive Substanz eines Durio-Körpers integriert. Sind das diese synthetischen? Gewachsene Zucht-Androiden. Geschätzte Betriebsdauer etwa 40 Jahre. Hauptsache, Alistair wird wieder gesund. Die Sache hat aber ein Häkchen. Eine wirkliche Gesundung ist nur möglich durch eine spätere Reintegration der abgespaltenen Persönlichkeiten. Und die ist nur unter einer Voraussetzung möglich. Die schizoiden Charaktere müssen bei der Massivspaltung noch formbar sein. Sind sie es nicht mehr, wird der Eingriff zu spät vorgenommen. Besteht im Fall einer Reintegration, die der Gesetzgeber im Alter von 35 Jahren erlaubt, die Gefahr einer erneuten, möglicherweise noch viel schlimmeren Erkrankung. Was raten Sie, Doktor? Sollte sich herausstellen, dass die abgespaltenen Charaktere die lebenswichtige Gemeinsamkeit von Eigenschaften und Sympathien bereits verloren haben, würden wir in einem Gutachten empfehlen, dass alle Persönlichkeiten auf ihr späteres Reintegrationsrecht verzichten und jede für sich ihr Leben so vernünftig wie möglich gestaltet. Forget your troubles and dance. Sie müssen mir wiedergeben, was Sie mir genommen haben. Ich habe ein Recht darauf. Mit 35 können Sie mir die Reintegration nicht verweigern. Das steht im Gesetz. Forget your sorrows and dance. Ich will hier raus. Ich habe es satt, Abend für Abend Kreuzworträtsel zu lösen, Passionen zu legen, Reformnahrung zu kauen. mich in dieser möblierten Bude zu verkriechen, mich selber zu hassen. Ich habe es satt. Forget your sickness and dance. Ich habe es satt. Stottern das Zähne mit 5 Buchstaben. Senkrecht. Kurven der Herzströme. EKG. Alte Pionierstadt auf dem Mars. Elderberg. Mr. Alistair Crompton, bitte. Ja? Dr. Berenger erwartet Sie. Forget your weakness and Na, mein Sohn, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Miserabel, Doktor. Was macht Ihnen denn zu schaffen? Mein Charakter. Aha. Kommt Ihnen ein bisschen eng vor, wie? Eng ist wohl nicht das richtige Wort. Ich bin eine Maschine, ein Roboter, ein Nichtsdutzendware. Sachte. So schlimm wird es schon nicht sein. Die Anpassung braucht Zeit. Ich hänge mir zum Hals raus. Tag für Tag sitze ich um 9:00 an meinem Schreibtisch. Nachmittags 5:00 lege ich die Akten beiseite und kehre in mein möbliertes Zimmer zurück. Lege 3 Patiencen. Löse ein Kreuzworträtsel. Geh ins Bett. Jeden Sonnabend schaue ich mir einen Film an. Sonntags und im Urlaub studiere ich Geometrie im Selbstunterricht. Einmal im Monat kaufe ich mir im Kiosk irgend so ein Magazin. Zu Hause schmeiße ich es wieder weg. Das ist doch kein Leben, Doktor. Ich komme nicht dagegen an. Darum, ich mache meinen Anspruch auf Reintegration geltend. So. Als Ihr Arzt und Freund möchte ich Ihnen nachdrücklichst abraten, Alistair. Ihr ehemaliger Neurohypnotiseur Dr. Vlacek hat sich in seinem Gutachten entschieden gegen eine Verschmelzung ausgesprochen. Ich muss ihm recht geben, so leid es mir tut. Ich habe aber nur diese Chance. Das ist keine Chance. Sie können die anderen Persönlichkeiten wieder aufnehmen, aber sie besitzen nicht die Stabilität, sie zu beherrschen und schließlich miteinander zu verschmelzen. Alistair, wir haben Sie von der Virusschizophrenie geheilt, aber die Anlage dazu lässt sich nicht beseitigen. Wenn Sie die Reintegration versuchen, stürzen Sie sich geradewegs in die funktionale Schizophrenie. Und dann kann Sie niemand mehr retten. Als Ihr Arzt kann ich Ihnen dazu nicht raten. Ich muss das Risiko eingehen. Ich bitte um die Namen und Anschriften meiner Durias. Sie wissen ja gar nicht, wie diese anderen Compton sind. Sie halten sich für unzulänglich. Lieber Alistair, Sie sind das Ausleseprodukt. Es ist mir gleichgültig, wie Sie sind. Sie sind ein Teil von mir. Die Namen und Adressen bitte. Alistair, die Operation damals kam zu spät. Bitte überlegen Sie sich ich das. Ich habe meinen 35. Geburtstag hinter mir. Notieren Sie. Edgar Loomis, Elderberg, Mars. Und Dan Stack, East March, Venus. Mehr wissen wir nicht. Inhaltslos leer. Meine Damen und Herren, in einer halben Stunde haben wir die orange Wüste hinter uns und erreichen die alte Pyramide Elderberg. Elderberg dient heute als Zentrale für die gesamten südpolaren Bergbahnen. Japanisches Wettspiel. Sie ist gleichzeitig Kurort für Begüterte mit einem differenzierten Angebot von Verjüngungsbädern. Die Umgebung gilt bei einer durch Vulkantätigkeit Auslese der besten. 20 Grad Celsius als die wärmste Gegend auf dem Mars. Die Bewohner nennen sie die Tropen. Den Besuchern von der Erde empfehlen wir dringend den täglichen Gebrauch der Hilfsmagenlunge und die vorschriftsmäßige Einnahme der Vitaminkosten. Ehemalige amerikanische Raumfahrt. Besuchen Sie die eleganten Spielsalons von Elderberg. Kaufen Sie die garantiert echten Artefakte der verschwundenen Marsmenschen. Vergnügen Sie sich in Mamadi. Ehemalige amerikanische Raumfahrtbehörde. NASA. Elder wirkt es nie wie der drei Planeten. Deep throat, deeper than deep your throat. Deep throat. Na Liebling, wie wär's? Ich habe zu Hause drei irre Gummipuppen. Kommen Sie, Mister, hier geht's rein. Sie wollen sich doch unsere Show nicht entgehen lassen. Bei persönlicher Mitwirkung ersetzen wir den vollen Eintritt. Lassen Sie mich in Ruhe. Seien Sie kein Spielverderber, Mister. Sag mal, hier in der Gegend ist doch der Laden der Träume, die unser Elf für einen halben Schein. Wo ist denn das? Bedauere. Sie wünschen? Ich suche einen Mann namens Loomis. Edgar Loomis. Kenne ich nicht. Mister Loomis hat nie bei Ihnen verkehrt? Tut mir leid. Wen sucht er? Einen Edgar Loomis. Loomis. Kennen Sie ihn vielleicht? Tja, dann. Sind Sie der von der Erde, der Mr. Loomis sucht? Ja, den suche ich. Ich könnte Ihnen sagen, wo Sie ihn finden. Ja? Bitte sag's mir. $10. $10? Reichen nicht auch 5. Eine Meise, was? Also bitte. Wo? Erst die Mäuse. Hier. Im World Planet Salon. 3,5,4,50 das Komplement. Rest. Rest. 6, wächst die Bank. Wächst die Pont d'Egalité. Noch einmal avec la table. Lauter Touristen. Dafür fliegen die auf den Mars. Aber der da ist keiner. Jedem Finger ein Ring. Angeber. Ja, dich meine ich. Sieh mich an. Das bist du, Loomis. So ungefähr habe ich mir dein Aussehen vorgestellt. Einer, der sich ständig nachgibt. Einer, der sich nichts verbietet. Komm nur näher. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Wer sind Sie? Alistair Crumpton. Ich habe den Originalkörper und... Ist Ihnen klar, wovon ich rede? Ja, natürlich. Ich dachte mir, dass Sie eines Tages aufkreuzen würden. Na schön, gehen wir in meine Apartment und sprechen wir uns aus. Man muss solche Dinge immer sofort erledigen. Wie gefällt dir das Stück? Sehr eindrucksvoll. Es heißt Déjà-vu. Ich habe es für mich komponieren lassen. Direkte Artikularübertragung. Muss furchtbar teuer gewesen sein. Oh, weißt du. Etwas zu trinken? Dieser Geruch. Man muss sich erst daran gewöhnen. Es ist eine Duftsonate, die als Begleitung zu meinem Déjà-vu komponiert wurde. Aber ich kann auch abschalten. Nein, nein. Mein Apartment gehört zu den raffiniertesten in Elderburg. Um mir das alles zu verdienen, bräuchte ich 3 Leben. Das ist Met. Sehr beliebt in dieser Saison. Wunderbar. Kostet aber sicher auch einiges. Gewiss. Aber das Beste ist schließlich gerade gut genug, findest du nicht? Wovon lebst du eigentlich? Ich leiste Dienste, für die man mich bezahlt. Mit anderen Worten, du bist ein Schmarotzer. Du lebst von den reichen Leuten, die sich hier in Elderberg amüsieren. Es war mir natürlich klar, dass du es so sehen würdest, mein arbeitsamer puritanischer Bruder. Aber ich stehe auf einem anderen Standpunkt. Heutzutage ist alles auf die Armen ausgerichtet. Als sei die Armut eine besondere Tugend. Die Reichen haben auch ihre Bedürfnisse. Die gleichen zweifellos nicht den Bedürfnissen der Armen, sind aber um nichts weniger drängend. Die Armen brauchen Nahrung, ein Heim, ärztliche Behandlung. In bewundernswerter Weise verschafft ihnen das der Staat. Aber wie steht es mit den Bedürfnissen der Reichen? Die Leute lachen über die Vorstellung, dass ein reicher Mann Probleme haben könnte. Schließt denn aber der größere Kredit Probleme aus? Keineswegs. Im Gegenteil. Der Reichtum steigert die Bedürfnisse und bringt manchen Menschen in eine schwierigere Lage, als sie je seinem armen Bruder zuteil werden kann. Warum verzichtet er denn dann nicht auf seinen Reichtum? Warum gibt ein Armer seine Armut nicht auf? Nein, das gibt es nicht. Wir müssen akzeptieren, was uns das Leben aufgebürdet hat. Die Last der Reichen ist schwer. Die Reichen brauchen Mitgefühl. Und das gebe ich ihnen. Die Reichen brauchen Leute um sich, die Luxus genießen und ihnen beibringen können, ihn auch zu genießen. Wenige Menschen würdigen und genießen den Luxus in demselben Maße, wie ich es kann. Und ihre Frauen konnten. Sie haben auch ihre Bedürfnisse. Wichtige, drängende Bedürfnisse, für die ihre Männer, aus ihrer inneren Spannung heraus, unter der sie leben müssen, nicht immer einen Ausgleich zu schaffen vermögen. Diese Frauen können sich nicht irgendeinem hergelaufenen Kerl von der Straße anvertrauen. Sie sind nervös, überzüchtet, empfindlich, diese Frauen. Sie brauchen Nuancierung, Einfühlung. Sie brauchen die Aufmerksamkeit eines Mannes mit gewaltiger Fantasie, Sensibilität. Solche Männer sind in unserer Alltagswelt überaus selten. Gerade auf diesem Gebiet liegen meine Talente. Ich wende sie also an. Und wie jeder Tätige erwarte ich eine Entschädigung dafür. Tja, das ist deine Sache, was du für richtig hältst. Ich bin jedenfalls die Grundpersönlichkeit Cromptons in seinem Originalkörper. Ich bin hierher gekommen, um dich zu reintegrieren. Kein Interesse. Soll das heißen, dass du nicht willst? Genau. Du scheinst nicht begriffen zu haben, dass du unvollständig und unfertig bist. Du musst doch denselben Drang zur Selbstverwirklichung haben wie ich. Und sie kann nur durch Reintegration erfolgen. Ganz klar. Also? Nein. Grundsätzlich möchte ich auch die Verschmelzung. Aber es treibt mich wesentlich stärker dazu, weiterzuleben wie bisher. Der Luxus hat auch seine Annehmlichkeiten. Verstehst du? Vielleicht hast du vergessen, dass du in einem Durierkörper lebst, dessen Funktionsdauer auf 40 Jahre begrenzt ist. Wenn du dich der Verschmelzung widersetzt, bleiben dir im besten Fall noch 5 Jahre. Wohlgemerkt, im besten Fall. Meistens halten die Durierkörper noch nicht mal so lange. Ja, und? Die Reintegration wird gar nicht so schlimm sein. Dein sanguinischer Genussimpuls geht ja nicht verloren. Er wird lediglich auf ein vernünftigeres Maß herabgeschraubt. Nicht mit mir. Aber deine Zukunft. Ach, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich über die Zukunft Sorgen machen. 5 Jahre. Wer weiß denn schon, was in 5 Jahren sein wird? 5 Jahre sind eine Ewigkeit. Irgendetwas wird sich schon ergeben. Gar nichts wird sich ergeben. In 5 Jahren, 5 kurzen Jahren, wirst du sterben. Pass auf, alter Junge. In 3 oder 4 Jahren melde ich mich bei dir. Dann können wir noch mal darüber reden. Völlig sinnlos. Du bist auf dem Mars, ich wohne wieder auf der Erde und unser drittes Ich befindet sich auf der Venus. Wir kommen niemals rechtzeitig zusammen. Außerdem hast du dein Versprechen dann längst vergessen. Wir werden sehen. Wenn es dir nichts ausmacht, erwarte ich Besuch, der es zweifellos vorziehen würde, wenn... Falls du es dir anders überlegen solltest, ich wohne im Blue Moon Motor. 1, 2 Tage bleibe ich noch. Amüsiert dich gut. Auf jeden Fall musst du dir die Xanadu-Höhlen ansehen. Ein großartiger Ausflug. Mr. Crumpton? Nummer 87, bitte. Haben Sie die Xanadu-Höhlen nicht besucht, dass Sie schon wieder da sind? Ich fahre mit dem Abendrapido zurück nach Port Newton. Und die Xanadu-Höhlen? Machen Sie bitte meine Rechnung fertig und geben Sie mir eins von den Rätselheften mit aufs Zimmer. Waagrecht 4 Buchstaben. Holzschalenfrucht. Nuss. Senkrecht 7 Buchstaben. Als semitische Liebesgöttin, das taucht überall auf. Für Loom ist keine Schwierigkeit. Für den nicht. Und wenn ich zu Venus fliege und einen Stack suche, das dritte Teil meines Ichs, nutzlos. Selbst wenn Stack zur Verschmelzung bereit wäre, fehlt immer noch Loomis. Stack und ich würden wahrscheinlich noch dringender nach Vervollständigung verlangen als ich allein. Also zurück zur Erde. Tu wie bisher deine Pflicht, Alistair. Sei beständig, umsichtig, verlässlich. Lege Passionen oder löse Kreuzworträtsel. Liebesgöttin. 7 Buchstaben. Crumpton, mach auf. Hast du Wissen? Schnell, mach doch. Ich bin zur Reintegration bereit. Was? Erklär mir erst. In flagranti ertappt. Dieser Holzkopf hier, Muskelprotz von Ehemann. Ich hasse körperliche Gewalt, Crumpton. Er ist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Ich hatte nicht genug Bargeld, um einen Wüstenwagen zu mieten und nicht mehr die Zeit, meinen Schmuck zu verpfänden. Die Polizisten grinsten nur und weigerten sich, mich vor dem Kerl zu schützen. Zum Teufel, Crompton, können wir uns endlich reintegrieren? Crompton, bitte! Komm, Loomis, ich nehme dich auf. Was wollen Sie? Wo ist er? Da. Herzschlag. Oh. Ja, dann. Ich bin davon überzeugt, dass er sein Schicksal verdient hat. Wie geht dieses Gedicht weiter? Oh, wie herrlich die Hölle ist, in der Hölle spricht keiner von Tod. Die Hölle ist ins Innere der Erden gemauert und mit glühenden Blüten. Amerikanisches Gewässer, 7 Buchstaben. Erise. Als semitische. Liebesgöttin Astarte. Stimmt, 7 Buchstaben. Willst du auf der ganzen Reise zu Venus nichts anderes tun als Kreuzworträtsel lösen? Lass uns in den Speisewagen gehen und was trinken. Die verlangen $5 für ein Glas Bier. Na und? Hör gut zu, Loomis. Ich bin die Grundpersönlichkeit. Ich fühle mich seit 35 Jahren mit meiner Leib-Seele-Existenz identisch. Du hast nichts zu bestimmen. Tue ich ja nicht. Ich gebe meine Autonomie deinetwegen nicht auf. Sonst doch nicht, ehe Steck da ist. Selbst dann besteht keine Garantie für eine wirkliche Verschmelzung. Angenommen, Steck wäre zur Reintegration bereit, dann könnten die 3 Schizoiden-Teile immer noch einer Fusion Widerstand entgegensetzen. Warum sich darüber Sorgen machen, alter Junge? Und wenn die Reintegration gelingt, muss das neue Ich nicht unbedingt stabil sein. Vielleicht überwiegen psychotische Elemente. Und dann? Wir müssen die Dinge einfach nehmen, wie sie kommen. Tag für Tag, Stück für Stück. Dieser Flug nimmt diesmal kein Ende, hm? Wie bitte? Stell dich nicht so an. Sie hat Langeweile, unterhalte sie, zeig, dass sie dir gefällt. Sie waren das erste Mal auf dem Mars? Nicht zum ersten Mal. Ich bin auf dem Mars geboren, hm? Jetzt war ich seit meiner Kindheit zum ersten Mal wieder dort. Ein ganzes Jahr, stellen Sie sich das vor. Mein Mann wird mich kaum wiedererkennen. Ach, so ist es. Was ist denn dabei, dass sie verheiratet ist? Jetzt ist ihr Mann jedenfalls nicht in der Nähe. Bis zur Venus sind es noch 60 Millionen Kilometer. Ihr Mann ist Venusier? Schon in der 2. Generation. Er ist Pflanzer. Er hat die Plantagen seines Vaters übernommen und erweitert. Und Sie haben Verwandte auf dem Mars? Nein, ich musste ein Sanatorium besuchen. Tuberkulose. Wegen des Klimas sind die Sanatorien auf dem Mars besonders geeignet. Jetzt bin ich geheilt. Ihr Glas ist leer. Bestell 9 Martini. Darf ich für Sie? Aber gern. Und lade Sie zum Tanzen ein. Ich kann noch gar nicht. Lass mich nur machen. Wollen wir nicht? Tanzen? Ja, mit dem größten Vergnügen. Man kann nicht immer nur in den Weltraum starren. Man kommt sich so verloren vor, finden Sie nicht? Für Leute, die was von Navigation verstehen, also von Sternbildern und so, mag das ja recht interessant sein. Verstehen Sie was von Navigation? Nicht viel. Sie tanzen sehr gefühlvoll. Mitten im Weltraum tanzen. Eine verrückte Idee. Ich mag verrückte Ideen. 20 Millionen Kilometer vom Mars entfernt. Oder sind es schon mehr? Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal, ich glaube, ich war damals 8, mit dem Raumschiff reisen durfte. Es gab da noch nicht diesen Komfort. Ich schlief in einer ganz winzigen Koje. Kein Vergleich mit den luxuriösen Kabinen von heute. Ich reiste mit meinem Vater. Er war Grubeningenieur. Für seine Gesellschaft reiste er öfter zur Venus. Er hielt da Schulungskurse ab. Hm? Was ist los? 2 Uhr Bordzeit. Länger spielen Sie nicht. Wie schnell die Zeit verging. Tja, mögen Sie noch einen Martini zum Abschluss? Wenn's ringsum plötzlich so still ist. Hm? Ja. Sie können wenigstens Musik vom Tonband spielen. Um diese Zeit ist es nur in den Kabinen möglich. Ja, ja. Sehr schade. Ihre Tasche. Danke. Mein Schlüssel? Ah ja, hier. Nummer 43. 4 und 3 sind 7. Meine Glückszahl. Die Zeit verging wirklich sehr schnell. Ich danke Ihnen. Gute Nacht. Warum begleitest du sie denn nicht? Sie hat es doch erwartet. Ich hätte sie vor dem Barkeeper kompromittiert. Du lieber Himmel, das ist doch dem Barkeeper egal. Wohin jetzt? Schlafen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich jetzt schlafen gehen lasse. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Du riechst doch noch ihr Parfum und spürst ihr Haar auf deinem Handrücken. Gib zu, dass du immer noch an ihre warme Haut unter dem dünnen Kleid denkst. Crompton, sie hat sich auch wohl gefühlt. Und sie würde sich gern noch wohler fühlen. Die Einladung war deutlich genug. Ich kann mich an keine Einladung erinnern. Sie hat dir ihre Kabinennummer gesagt. Das bedeutet zusammen mit den anderen Dingen heute Abend eine unmissverständliche Einladung, ja beinahe einen Befehl. Das glaube ich nicht. Ehrenwort. In diesen Dingen habe ich ein wenig Erfahrung. Die Einladung ist klar, der Weg ist frei, vorwärts. Nein. Nein, ich darf doch. Ich kann nicht. Mangel an Erfahrung ist keine Entschuldigung. Die Natur hilft sehr großzügig, wenn man sich ihr nur überlässt. Das mag richtig sein oder nicht. Ich besitze nicht genügend Erfahrung, um darüber urteilen zu können. Aber das eine weiß ich. Ich unternehme nichts dergleichen, solange du zusiehst. Aber verdammt nochmal, ich bin doch du. Du bist ich. Wir sind zwei Teile einer einzigen Persönlichkeit. Es ist undenkbar. Ich will nichts mehr davon hören. Widerlicher kleiner Feigling. Ob du willst oder nicht, du wirst auf mich hören. Du wirst... Crompton, du sollst nicht... Du darfst mich nicht auslöschen. Die Antidole, Crompton. Sie regeln mich ab. Oh, komm, diese Brutalität vergesse ich dir nie. East Marsh, alles aussteigen. Gott sei Dank gab es keinen Tornado. Ein ausnehmend ruhiger Flug. Selten auf der Venus. Geben Sie Acht auf die Eingeborenen. Zwischen meinen und deinen können die nicht unterscheiden. Ihr einziger Sport der Meuchelnden. Aber Sie als seine Pflegeeltern müssen mir doch sagen können, wo ich Den finden kann. Den war ein großer, starker Bursche. Manchmal ein wenig unbesonnen, aber von Herzen gutmütig. Sie dürfen nicht glauben, was die Leute über das Mädel von Morrisons erzählen. Den ist zu Unrecht beschuldigt worden. Den würde einem hilflosen, armen Mädchen nie so etwas antun. Wo finde ich Den? Er ist dann von hier weggegangen. Vor 10 oder 15 Jahren. Ja, so lange muss das jetzt her sein. Die Smart war ihm zu langweilig. Er hat sich unser Notfall nicht ausgeliehen und ist mitten in der Nacht verschwunden. Er wollte uns eben nicht stören. Den hat sein Glück machen wollen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn er es geschafft hätte. In ihm war das Zeug zu einem richtigen Mann. Wohin ist er gegangen? Keine Ahnung. Er hat uns nie geschrieben. Mit den Worten ist er nicht so gut zurechtgekommen, unser Den. Aber Billy Davis sah ihn einmal in Ubaka, als er eine Ladung Kartoffeln hinbrachte. Wann war das? Vor 5 oder 6 Jahren. Wasser gibt's ja genug auf der Venus. Mehr als genug, Mister. Richtiges Pioniergebiet. Der Mars dagegen, reine Touristenattraktion. Aber die Venus, da gibt's noch echte Möglichkeiten. Zum Beispiel? All die Steppen sind noch gar nicht erschlossen. Die Gebirge mit ihren Erzvorkommen in vielen warmen Gewässern. Da braucht es Leute vom Schlag der alten amerikanischen Westler, der Burenfarmer, der Israelis. Ja. Und die Ureinwohner? Die Ais. Die stammen ja nun erwiesenermaßen von den Eidechsen ab. Steinzeitniveau ist noch geprahlt, aber nicht ungefährlich. Es gab Schlachten zwischen den Siedlern und ihnen bei Settles Pass, Squareface, Albertsville, Double Tongue. Dann am Slow River und bei Blue Falls. Sieg und Niederlagen. Stehen schon in unseren Geschichtsbüchern. Und heute? Die Kriege sind noch lange nicht vorbei, Mister. Auf der Venus, da kann man noch eine Welt erobern. Ja. Wann werden wir in Ubaka sein? Wir fahren jetzt schon durch die ersten Pflanzungen. Noch 3 Stunden etwa. Hier in den Sümpfen. Da wachsen die Lee-Bäume. Die Früchte werden 2-mal jährlich von den Eingeborenen gepflückt. Sie kennen doch sicher die Eli-Würze. Nee, Noch nichts davon gehört. Aber Mister, ohne dieses Gewürz kommt doch kein Koch der Erde mehr aus. Ich habe immer nur von Reformnahrung gelebt. Reformnahrung, Mann, Mann. Da schuften hier 20.000 Eingeborene in den Pflanzungen und er isst Reformnahrung. 20.000? Und nur 50 Aufseher. Das bringt's, Mister. Den Steck? Natürlich. Steck hat fast ein ganzes Jahr hier gearbeitet. Dann zog er ab, nicht ohne vorher noch einen Tritt in den Hintern bekommen zu haben. Macht's Ihnen was aus, mir den Grund dafür zu sagen? Nein, durchaus nicht. Aber dazu müssen wir schon noch einen nehmen. Hast du Lust? Er kam von East Match hierher. Ich glaube, dass das was mit Mädchen zu tun hatte. Er soll ihr die Zähne eingeschlagen haben oder so. Aber es geht mir nichts an. Ich stellte Steck als Aufsicht über 50 Eis auf einem 40 Hektar großen Liefeld ein. Anfangs leistete er gute Arbeit. Hat ihm erklärt, dass er seine Leute antreiben muss, wenn er was erreichen will. Wir verwenden hauptsächlich Eis vom Chipetzi-Stamm. Das sind mürrische, hinterhältige Kerle, aber kräftig. Ihr Häuptling vermietet uns Arbeiter in einem 20-Jahres-Vertrag. Als Bezahlung bekommt er Waffen. Damit versuchen sie dann wieder, uns umzulegen, aber das ist eine andere Sache. Sie werden schon mit ihnen fertig. Ein 20-Jahres-Vertrag. Dann sind die Eis also praktisch Sklavenarbeiter. Man nennt das System Dienstverpflichtung oder auch Feudalübergangswirtschaft. Danke. Andere Weise kann man diese Leute nicht zivilisieren. Steck war ein großer, starker Bursche, konnte mit der Peitsche umgehen. Ich nahm eigentlich an, dass es mit ihm klappen müsste. Und? Anfangs hielt er sich prima. Er erfüllte seine Erntequote und holte sogar noch einen Überschuss raus. Aber er war unbesonnen. Er begann, seine Leute mit der Peitsche umzubringen. Und das kann man uns nicht leisten. Ersatz ist zu teuer. Ich wies ihn an, ein bisschen vorsichtiger zu sein, aber er hörte nicht auf mich. Eines Tages überfielen ihn seine Chipetzi. Und er musste etwa 8 davon erschießen, bevor sie sich zurückzogen. Ja, sowas geht nicht. 8 neue Arbeiter in einer Saison, das können sie auch mit den besten Erträgen nicht rauswirtschaften. Ich habe ihm das unmissverständlich klar gemacht. Aber Steck ist zu emotional, spielte sogar mit der Peitsche. Seine Chipetzi stürzten sich wieder auf ihn. Und er musste diesmal ein Dutzend niederschießen. Dabei verlor er übrigens seine Hand. Seine Peitschenhand. Ich glaube, dass ihm ein Chipetzi abgebissen hat. Ja, für die Plantagenarbeit war damit natürlich untragbar geworden. Und ich machte einen letzten Versuch mit ihm in den Trockenanlagen. Aber sogar in diesem ruhigen Arbeitsklima gab es sofort wieder Krach, bei dem wir einen Verlust von 4 Eis hatten. Naja, damit war Schluss. In einem Jahr mehr als 30 Abgänge durch einen einzigen Aufseher. Rechnen Sie sich mal durch. Das ist unwirtschaftlich, so kann man nicht arbeiten. Ich zahl den aus und warf ihn raus. Danke. Prost. Prost. Ja. Hat er gesagt, wohin er sich wenden würde? Er meinte, wir hätten nicht begriffen, dass man die AIs ausrotten müsse, um Platz für die Menschen zu schaffen. Er wollte sich auf jeden Fall den Vigilanten anschließen. Das ist eine Art umherziehender Truppe, deren Angehörige die nicht befriedeten Stämme in Schach halten. Wo findet man die? Zurzeit kampieren sie am linken Ufer des Regenmacherflusses. Sie wollen mit den Seriiden Waffenstillstand schließen. Sie möchten Steck unbedingt finden, wie? Er ist mein Bruder. Naja, verwandt ist verwandt. Ich muss ihn finden. Ziemlich weit bis zum Regenmacher. Ich kann Ihnen Packesel und Vorräte verkaufen. Außerdem leihe ich Ihnen einen Eingeborenen als Führer. Sie kommen durch befriedetes Gebiet, also könnten Sie es schaffen. Prost. Tja, Loomis, da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns morgen auf den Weg zu machen. Um einen Dieb und Mörder zu suchen? Der helle Wahnsinn. Lass uns lieber umkehren. Warum denn? Die Geschichten über Stack müssen noch lange nicht wahr sein. Die sind wahr, davon bin ich überzeugt. Selbst wenn sie wahr sind, dann bedeutet das nur, dass Stack eben auch ein Stereotyp ist. Eine unzulängliche, monolithische Persönlichkeit. Genau wie du oder ich. Was wir durch ihn gewinnen können, ist klar. Mir ist nur eines klar. Nämlich, dass ich es in Elderberg wesentlich angenehmer hatte. Er wird uns genau das Maß an Aggressivität, Zähigkeit und Überlebenskraft liefern, das uns beiden fehlt. Was mir fehlt, sind die Xanadu-Höhlen und die Spielsalons. Und schöne Frauen, Musik, Bilder. Du machst mich krank mit deiner Genusssucht. Als ob das die Erfüllung des Lebens wäre. Tu, was du willst. Aber ich warne dich. Vor den Strapazen und vor Stack. Die ganze Strecke in 18 Tagen. Eine respektable Leistung für einen Erdbewohner als Stadtmenschen. Das hätte ein Vigilant auch nicht wesentlich schneller geschafft. Ein paar Mal dachte ich, ich gebe auf. Aber ich muss Dan Stack finden. Dan Stack, ja. Der ist eine Weile bei uns gewesen. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn nehmen sollte damals. Erstens sein Ruf und dann als Einhänder. Aber er hatte mit der Linken besser schießen gelernt, als das die meisten mit rechts können. Über dem Stumpf trug er eine Bronzemanschette, die war so konstruiert, dass sich eine Machete hineinstecken ließ. Mut hatte er, das kann ich Ihnen sagen. Er war beinahe 2 Jahre bei uns, bis ich ihn rausschmeißen musste. Warum? Entgegen dem allgemeinen Vorurteil sind wir Vigilanten keine Armee von Freibeutern und Eroberern. Wir sind nicht hier, um die Eingeborenen auszurotten oder um auf irgendwelche Vorwände hin ganze Landstriche zu annektieren. Wir sind hier, um die Einhaltung der Verträge zwischen Pflanzern und Eis durchzusetzen und um ganz allgemein für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das ist viel Stack schwer, das zu begreifen. Da hast du's. Still. Sie wissen, wie er ist. Ja, dann können Sie sich vorstellen, was hier los war. Ich wollte ihn nicht verlieren. Er war ein zäher und fähiger Soldat. Kannte sich im Wald und im Gebirge aus, war im Dschungel wie zu Hause. Die Grenztruppe hatte ein Riesengebiet zu überwachen. Wir brauchen jeden Mann. Eine Weile ging es auch gut. Er gab sich sehr viel Mühe. Man konnte ihm nichts nachsagen. Aber dann kam der Zwischenfall am Shadow Peak, von dem Sie sicher gehört haben. Wo ist er jetzt? Nun, ich habe gehört, dass er nach Port Harlem gegangen sein soll und dort eine Weile im Hafen gearbeitet hat. Er muss sich mit einem Mann namens Barton Finch zusammengetan haben. Beide wurden wegen Trunkenheit und Randalierens einige Male eingelocht und wieder entlassen. Sie zogen ins Grenzgebiet und sollen jetzt einen kleinen Laden in der Nähe von Blood Delta. Blood Delta, hast du gehört? Blood Delta, jetzt ist es genug, wir kehren um. Wie komme ich nach Blood Delta? Nein. Mit dem Kanu. Man fährt den Regenmacher hinunter, bis er sich teilt. Der Fluss linker Hand ist der Blood River. Er ist bis Blood Delta schiffbar. Aber die Fahrt ist sehr gefährlich. Und außerdem glaube ich nicht, dass man für Stack etwas tun kann. Er muss einfach töten. In einem Grenzort, wo er nicht viel Schaden anrichten kann, ist er am besten aufgehoben. Ich muss zu ihm. Wer zwingt dich denn? Oh, es gibt keine Vorschrift, die ihn das verbieten kann. Was machst du? Ich fülle meinen Patronengürtel. Jetzt hör mir mal zu. Ich habe dich als dominierende Persönlichkeit anerkannt. Ich habe nie versucht, die Kontrolle über unseren Körper an mich zu reißen. Ich war guter Laune und ich habe dich bei guter Laune gehalten, während wir um die halbe Venus gelatscht sind. Stimmt das nicht? Doch. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Ich bin auch für Reintegration, aber nicht mit einem irrsinnigen Mörder. Erzähl mir nichts von monolithischen Persönlichkeiten. Stack ist ein Mörder und ich will nichts mit ihm zu tun haben. Er ist ein Teil von uns. Na und? Hör dir doch mal selber zu, Crumpton. Du bist angeblich die Persönlichkeit, die den größten Kontakt zur Wirklichkeit hat. Aber du bist besessen. Du willst uns auf diesem verdammten Fluss in den Tod jagen. Wir werden es schaffen. So? Mithilfe dieser verdammten Eingeborenen, was? Dieser Eidechsen mit Saugnäpfen an Händen, Ellenbogen und Knien. Auf diese heimtückischen Ungeheuer sind wir angewiesen und im Fluss selbst wimmelt es von Viechern, die selbst die Eidechsen noch in Schrecken versetzen. Das alles nur, um einen Wahnsinnigen zu finden. Ich will endlich ein ganzer Mensch sein. Ohne Stack ist das unmöglich. Alistair, bitte. Wir zwei kommen doch gut miteinander aus. Wir könnten ohne Stack das Leben genießen. Fliegen wir zum Mars oder zur Erde zurück? Nein. Du tust jetzt die Patronen wieder zurück in den Karton. Nein. Doch. Deine rechte Hand gehört schon mir. Mit Daumen und Zeigefinger löse ich die Gürtelschlaufe. Hey, was ist los? Auch deine linke gehört mir. Lass das bleiben. So. Mit beiden Händen bekomme ich den Gürtel schon auf. Es nützt nichts, wenn du die Bauchmuskeln anspannst. Nein. Nein, nein. Jetzt habe ich auch deine Bauchmuskeln in der Gewalt. Endlich wieder einen Körper empfinden. Warum verdrehst du den Kopf? Lass mich doch sehen, was ich sehen möchte. Ich warne dich, Loomis. Du willst mich doch nicht einfach mit Antidolen bekämpfen. In einem Moment, wo ich schon über deine Hände, deinen Leib, deine Halsmuskeln und deine Sehnerven verfüge. Warum nicht? Wir könnten dadurch gelähmt werden, mein Lieber. Und dann setzen wir fest, wir könnten weder zurückfliegen noch nach Stack suchen. So. Und jetzt legen wir die verdammten Patronen schön wieder zurück in den Karton. Hey, halt die Beine ruhig. Loomis. Du kannst nicht einfach hintreten, wo ich gar nicht hintreten will. Ich glaube, es wird auch langsam Zeit, dass ich die Atmung übernehme. Ah. Schön ist das. Und die Kleider wieder auf der Haut zu spüren. Zu sehen, was man will. Zu hören, was man will. Ich meine es nur gut mit dir. Wir kehren morgen um. Wir fliegen zurück nach Elderberg. Alles wird gut. Wir gehen morgen zum Colonel und sagen ihm, dass wir den Stack suchen. Deine Stimme. Wie konnte ich die vergessen? Natürlich brauche ich auch deine Stimme. Bald hättest du mir einen Streich gespielt, alter Junge. Morgen, Mr. Crumpton. Was führt Sie zu mir? Sie sehen schlecht aus. Die Hitze hier in den Waldgebieten ist nicht jedermanns Sache. Ich habe es mir anders überlegt, Colonel. Stack ist nicht mehr zu helfen. Ich möchte auf dem kürzesten Wege zum Mars zurück. Alle Raumschiffe starten von Port Halm aus, wo sie auch gelandet sind. Wie komme ich da hin? Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich könnte Ihnen einen eingeborenen Führer leihen. Sie müssen über das Thompson-Gebirge nach Ubaka zurückmarschieren. Sie könnten auch mit einem Paddelboot bis East Marsh kommen und von dort aus mit einem Frachter die Inland Sea hinunter nach Port Halm fahren. Ich persönlich ziehe es vor, über Land zu marschieren oder zu fliegen. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen. Danke. Na, sagen Sie mir rechtzeitig, wie Sie sich entschieden haben. Danke, Colonel. Crumpton? Crumpton? Kannst du mich denn nicht hören? Das ist doch alles viel zu viel für mich. Ich kenne mich in Städten aus. Unter zivilisierten Menschen. Aber doch nicht in dieser schrecklichen Natur. Das schaff ich doch gar nicht. Crumpton. Crumpton, bitte. Hilf uns aus diesem Treibhaus heraus. Bring uns zurück zur Erde oder zum Mars. Crumpton, ich will nicht sterben. Also gut, Crumpton. Du hast gewonnen. Tu, was du willst. Ich gebe auf. Bitte übernimm das Kommando. Danke. Ich weiß nicht, was in Ihnen vorgeht, Mister. Vor einer Stunde kamen Sie mir vernünftiger vor. Wie auch immer, Ihre Vorräte stehen ja bereit. Sie fahren mit dem Kanu den Regenmacher hinunter, bis er sich teilt. Der Fluss linker Hand ist der Blood River, man kann ihn bis Blood Delta befahren. Aber ich möchte Ihnen noch einmal abraten. Lassen Sie das meine Sorge sein. Wie Sie wollen, Mr. Korn. Du unverbesserlicher Narr. Mir gar nicht. Mindestens 40 Grad im Schatten. Eine Kneipe kranken. Leer. Alles kurz und klein geschlagen. Ruf doch mal. Schrei. Irgendjemand muss doch Antwort geben. Da. Lies mal, Loomis. Stack und Finch. Proviant und Ausrüstung. Wir haben es geschafft. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich suche deinen Stack. So. Das ist doch sein Laden. Noch. Bist du ein Witzbold? Ich bin Ed Tyler, von dem Bürgerblatt Deltas gewählter Sheriff und vom Kommandeur der Vigilanten im Amt bestätigt. Stack befindet sich im Gefängnis. Wie lange muss er sitzen? Ein paar Stunden. Kann ich mit ihm sprechen? Nein. Kann ich ihn sprechen, wenn er rauskommt? Sicher. Wann kommt er raus? In ein paar Stunden. Heute Nachmittag holen wir ihn raus und hängen ihn auf. Dann kannst du mit ihm reden, solange du willst. Was hat Stack getan? Er hat einen Mord begangen. An einem Eingeborenen? Wen scheren die Eingeborenen? Seinen Partner hat er umgebracht. Barton Finch. Er liegt im Sterben. Der Doc meint, dass er den Tag nicht überlebt. Also Mord. Stake ist von einer aus den Einwohnern gebildeten Jury rechtmäßig für schuldig befunden worden. Barton Finch getötet. Billy Redburn ein Bein. Ellie Talbot zwei Rippen gebrochen. Moriartys Kneipe demoliert und ganz allgemein den Landfrieden gestört zu haben. Der Richter, das bin ich. Das Urteil, Tod durch Erhängen. So schnell wie möglich. Also heute Nachmittag, wenn die Leute von der Arbeit am Neuen Damm zurückkommen. Wann hat die Verhandlung stattgefunden? Heute früh um 5. Wann war die Tat? Heute Nacht um 3. Das ging aber schnell. Hier im Blood Delta sind wir schnell. Das sieht man. Ihr hängt den Mann, bevor das Opfer tot ist. So gut wie. Und ich würde dir raten, ein bisschen vorsichtig zu sein. Wir entscheiden hier, wie wir es für richtig halten. Halt den Mund und lass uns verschwinden. Mr. Tyler, dein Stack ist mein Halbbruder. Pech für Sie. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn ich ihn kurz sehen könnte. Nur für 5 Minuten. Damit ich ihm meinen letzten Gruß seiner Mutter überbringen kann. Der oder deine Mutter. Vorsicht. Wie wär's mit dem Schein? Komm mir nicht auf diese Tour. Du kannst beim Hängen zusehen. Mach keine Dummheiten. Ich kann ja überhaupt nichts tun. Thank you. Meine letzten Worte, Jungs. Ich gebe die Schlechtigkeiten zu, die ich begangen habe. Ich gebe sie voll und ganz zu. Aber Jungs, ich habe Barton Finch nicht umgebracht. Gut, wenn du jetzt fertig bist, können wir dann. Finch war mein Freund. Mein einziger Freund auf der ganzen Welt. Ich versuchte ihm zu helfen. Ich habe nur ein bisschen geschüttelt, damit er zu sich kommen sollte. Und als es nicht klappte, da habe ich den Kopf verloren. Und Moriartys Kneipe zerschlagen und ein paar von den Jungs die Knochen. Aber vor Gott schwöre ich, dass ich Finch kein Haar gekrümmt habe. Dann war es das wohl, ja. Fangen wir endlich an. Pass auf. Sei vorsichtig. Unternimm nichts. Glaub ihm nicht. Schau dir doch sein Leben an. Er wird uns ruinieren. Er dominiert. Er ist gewaltsam. Er ist ein Mörder. Er ist schlecht. Völlig verdorben, schlicht. Wertlos, ganz und gar hoffnungslos. Lass ihn nicht ein. Ich muss ihm eine Chance geben. Geht's Ihnen besser? Ja, danke, ganz gut. War wohl ein Schock für Sie. Tja, muss ich jetzt allein lassen. Okay. Warum hast du ihm nicht die Pistole abgenommen? Ist ja ein Kinderspiel gewesen. Die Pistole nehmen und abknallen, das Schwein. Halt den Mund, Steck. Du Strammsteher. Federfuchser. Abziehbildchen. Keine Kultur. Keine Kultur. Kein Gedanke. Die bezauberten Spiele in Xanadu. Die taktilen Kostbarkeiten. Keinen Sinn für Geruch. Für Musik. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, Loomis. Was bist du für ein langweiliger, staubtrockener Melancholiker? Und jetzt auch noch dieser Wahnsinn. Den Planeten erobern. Den ganzen Planeten. Weg mit diesen verdammten Eingeborenen. Geschuppt wie Krokodile. Wie sollen über die Häuserfassaden mit ihren Saugnäpfen. Weg damit, weg! Dieser wahnsinnige Choleriker. Ich hätte das Zeug, Ordnung zu machen, auf diesem Planeten kommen. Gib mir das Kommando. Nein, Steck. Nach Elder. Nachdrücklich gegen eine Verschwörung ausgesprochen. Wir haben es nicht. Loomis. Ich bin es nicht gewesen. Ich würde niemals jemandem wehtun. Es tut mir leid, Compton. Mein cholerisches Temperament. Ich kann nichts dagegen tun. Wir brauchen den anderen. Welchen anderen? Ich habe es versucht. Sie wollte mich ändern. Ich dachte, ich könnte mich selbst heilen. Ich dachte, alles würde leichter werden, wenn ich mir auch einen Zucht-Androiden besorge und mich teile. Aber ich habe mich getäuscht. Es gibt noch einen von uns. Natürlich können wir uns dann nicht reintegrieren. Wie soll da eine psychische Einheit aus uns werden? Wer ist es? Wo ist er? Wir waren wie Brüder. Er und ich. Ich dachte, ich könnte von ihm lernen. Er war so ruhig und gut und geduldig und gelassen. Ich habe sogar gelernt. Und dann wollte er aufgeben. Wer war es? Ich versuchte ihm zu helfen. Aber er siechte schnell dahin. Er wollte einfach nicht mehr. Meine letzte Chance war vertan und ich verlor ein bisschen den Verstand. Ich schüttelte ihn und demolierte Moriartys Kneipe, aber ich habe Barton Finch nicht umgebracht. Er wollte einfach nicht leben. Finch ist das letzte Fragment? Ja. Du musst zu Finch gehen, bevor er stirbt. Und du musst ihn aufnehmen. Sein Pflegma fehlt uns. Seine unglaubliche Toleranz. Er liegt in einem kleinen Zimmer hinter meinem Laden. Beeil dich. Finch. Straße hinunter. Wie lange Straße? Ich will nicht. Zu Stecks Laden. Ich will nicht. Es hängt nur noch von diesem Finch ab. Nichts davon wissen. Die 20 Meter bis zum Laden. Ein Ausleseprodukt, Alistair. Keine Verschmelzung. Nicht mehr formbar. Ich muss zu diesem Finch. War mein Freund. Mein einziger Freund auf der ganzen Welt. Schwöre ich, dass ich Finch kein Haar gekrümmt habe. Morgen denken, nichts denken. Gar nichts denken. Steck. Wo ist Finch? Muss ich hören. Wegputzen die Brut. Sich treiben. Steck. Wo ist Finch? Da liegt er doch. Auf dem Sofa. Das ist Finch. Mit dem Buddha-Gesicht. Dieser Ausbund von Gleichgültigkeit, dem der Speichel übers Kinn runterläuft. Crompton. Dieser Kretin ist Finch. Du wirst doch nicht. Gott, Crompton. Hör dir das an. Finch, wach auf. Sieh doch, Herr Finch, komm zu uns, hilf uns, Finch. Wenn Crompton durchdreht... Komm, komm. Ja, hilf uns. Ja. Hallo, Crompton. Was passiert? Wie kommst du ins Decksladen? Bist du etwa zu Finch? Finch ist tot. Er hat schon recht, Steck baumeln zu lassen. Bist du nun zufrieden? Wer hat dich denn am Hals gekratzt? Deine Finger sind ja ganz blutig. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ziemlicher Dreck hier, nicht? Bedrückt sie was? Wenn dich nichts bedrückt, Crompton, dann bin ich schon zufrieden. Crompton? Ja, so heißt du doch. Obwohl, ich habe dich ganz anders in Erinnerung. Vor allem deine Stimme. Sie werden lachen, aber mir geht es fast wie Ihnen. Crompton. Ich denke, ich muss mir einen neuen Namen zulegen. Leben Sie wohl.